Licht, Kamera, Action! Hier ist der Museum Bug, der lauschigste aller Museums-Podcasts. Mein Name ist Matthias. Ich bin Martha. Und ich bin Jörg. Und wir haben uns heute zusammengefunden, um über Museen zu sprechen, wie es unsere Art ist, möchte ich sagen. Und zwar Berliner Museum und vor allem erstmal Dauerausstellung. Vielleicht aber auch demnächst auf Klassenfahrt irgendwo anders hin. Genau. Und Sonderausstellung wollten wir eigentlich auch nicht. Aber eine haben wir jetzt dann doch schon eigentlich auch schon mal besprochen. Ne? Von daher, also es gibt noch viel Luft nach oben, was wir alles machen können in der Zukunft. Genau, der Museum-Bug ist wieder da. Und diesmal waren wir in einem ganzen Spezialmuseum. Martha, sag mal, wo wir waren. Oh ja, ich strahle immer noch so vor Glück. Wir waren im Museum für Film und Fernsehen. Die Deutsche Kinemathek. Da läuft gerade jemand übers Dach. Das ist nämlich jetzt bei Jörg in seiner, 100 Quadratmeter Loft, ja. Dachgeschoss. Ich kann das Ende des Raumes nicht sehen. Wo sind wir hier? Raumes. Aber Moment, bevor wir über dieses Museum reden, ja, wir brauchen ja wieder unsere kleinen Parts. Ne? Wir haben jetzt den Anfangspart, dann haben wir den Mittelpart und dann haben wir den Endpart. So wie sich das gehört. Wir sind der organisierteste aller Museumspodcasts. Genau. Das war ja auch immer euer Feedback. Deswegen halten wir uns auch da dran. Also, was wollen wir jetzt eigentlich erzählen? Was ist mit dem Museum Bugs in der letzten Zeit los gewesen? Wir haben schon die zweite Bewertung auf iTunes bekommen. Allerdings ohne Kommentar, einfach nur so. Ne? Das finden wir super gut. Das darf ruhig mehr werden. Das muss mehr werden eigentlich. Ich finde, ihr könnt uns auch super schlecht bewerten, aber mir ist wichtig, was ihr von uns haltet. Also, es ist echt schnuckelig von euch, wenn ihr da so ein paar Sätzchen dazu schreiben könnt oder zum Beispiel auch auf museumbug.net. Da tummeln wir Museumskäfer uns sowieso am meisten, da erreicht ihr uns ganz gut. Da könnt ihr uns zum Beispiel auch sagen, wo wir mal hingehen sollen. Mhm. Oder ihr schreibt uns einfach bei museumbugcast oder also @museumbugcast, das ist bei Twitter. Und da reagieren wir auch manchmal, wenn ihr nett seid. Genau, aber jetzt haben wir eigentlich das in den ersten Part genommen, was wir letztes Mal in den letzten Part genommen haben. Es kommt am Ende auch nochmal. Ja, ja, okay. Na gut. Ansonsten haben wir uns jetzt neulich noch ein bisschen auf der Republika rumgetrieben. Ne? Auf der Republika, die ja wie jetzt eigentlich immer an der Station in Berlin ist. Unter anderem aber diesmal in Kooperation mit dem Deutschen Technikmuseum, was ein tolles Museum für Entdecker sein soll, habe ich gehört. genau, da könnt ihr auch hingehen. Und das Thema war auch diesmal im Museum ziemlich groß vertreten. Ja, genau. Haben wir sonst noch irgendwelches Feedback bekommen von Leuten? War da irgendwas auf Twitter oder so? Nö, die haben halt gesagt, mach mal eine neue Folge, wann kommt die neue Folge? Und ich sage, ja, entspann dich mal. Ich hab noch andere Dinge zu tun. Nee, aber davon abgesehen, nee, ich glaube, wir sind sehr positiv aufgenommen worden. Oder vielleicht auch ein Dankeschön an, wie heißt das? Kultur im Web? Nee, wie heißt das Ding? Ja, Kultur im Web. Ja, der Newsletter. Der einzige Newsletter, der es wert ist, abonniert zu werden. In dem stehen wir nämlich auch drin. Genau, ein kleiner Applaus für Kultur im Web. Ja. Sehr schön. Aber jetzt das Allerwichtigste. Hier stehen schöne Gläser mit schönen, ich hoffe, schönen Sachen drin. Und die Gläser kleben auch nur so ein kleines bisschen. Und ich finde, sie sehen sehr gefährlich aus. Also ihr müsst euch vorstellen, so Sektschalen, grünes Glas. Das sieht aus, als würden wir Absinth trinken, aber das ist nur das Glas. Und dann mit einem Zuckerrand und einem weißen Ball, Eisball da drin. Ja, mal sehen, aber eigentlich ist es Gin Fizz. Achso, okay. Genau. Also nochmal, ne? Genau. Anstoßen wie in den 70ern. Oh Gott, so halb über Mikro, das ist echt gefährlich. Klock. Komm, hör mal, sag, cheers. Ich übernehme keine Verantwortung für die Mischung. Ich übernehme keine Verantwortung für alles, was jetzt die nächsten 50 Minuten passiert. ist aber lecker. Ah, ganz gut, ne? Ja. Ich schmecke den Gin gar nicht so. Können jetzt direkt noch ein zweites Glas schon trinken. Ja. Ja, gut. Hätten wir den ersten Teil, haben wir eigentlich jetzt durch, ja, ne? Oder? Ja, kann man eigentlich sagen. Ja. Wo sind wir denn überhaupt gewesen? Wir sind stehen geblieben, wo wir überhaupt waren, nämlich im Museum für Film und Fernsehen. Die Deutsche Kinemathek, oder das hat mehrere Namen irgendwie, dieses diese Location. Genau, Deutsche Kinemathek ist, glaube ich, der Haupttitel und dann gefolgt von Museum für Film und Fernsehen, richtig? Ja, also so steht es auf dem Flyer drauf. Gut, wir haben ja auch wieder alle Flyer eingesammelt. Der wir gehen eigentlich immer nur Flyer einsammeln. Im Vergleich zum Museum der Dinge ist die Deutsche Kinemathek auch überraschend einfach zu finden, denn man folgt einfach den Touri-Horden, die ins Sony Center gehen und dann guckt man, wo sie nicht hingehen. Und da ist dann, da ist dann die Deutsche Zuerst Kinemathek. Folgt man denen, die ins Sony Center gehen, und dann folgt man denen, die ins Legoland gehen, und dazwischen biegt man ab und geht in die Deutsche Kinemathek. Dazwischen 50 Meter noch weiter rechts abbiegen, über den Friedhof an der Blutbuche vorbei und dann seid ihr da. Genau. Genau. Und wie gesagt, das ist irgendwie im Sony Center untergebracht, direkt neben dem CineStar-Kino, und man fährt auch gefühlt mit dem Aufzug immer so halb durchs Kino. Cinemax, oder? Nee, Cinemax ist auf der anderen Seite, mein Freund. Echt? Direkt hinterm IMAX befindet sich das Kino. Also und auch die Deutsche Kinemathek. Genau, und da drüber ist noch die deutsche, wie heißt es noch, die Filmschule. Die FFB, Deutsche Filmschule, Film und Fernsehen Berlin. Naja, jedenfalls die Filmschule. Genau. Die ist da noch drüber. Und die haben auch, ich glaube, die kooperieren auch immer ganz gut mit dem Museum. Genau. Und was uns ja als erstes aufgefallen ist, man muss ziemlich viel mit dem Aufzug fahren. Ne? Ja, also das ist so ein Glasaufzug. Wenn euch das irgendwie, also wenn euch das ein bisschen unheimlich ist, dann müsst ihr halt sehr viel Treppen steigen. Aber Treppenhäuser habe ich gar nicht gesehen. Doch, die sind nebendran. Ah, okay. Man fährt quasi durchs Treppenhaus so halb. Ja. Also links und rechts in die Treppen. Das ist nicht, und das ist sehr schnell, der Aufzug. Oh, der ist super schnell. Ja. Man hat so ein bisschen Aufzug, so den Bauch, der zieht sich immer so ein bisschen zusammen. Das ist eigentlich wie so in so einer Zentrifuge zu sitzen, kann man sich das vorstellen. Genau, der wird in der Raumfahrt auch, mit Forschung wird er genutzt. Also Alexander Gerst muss regelmäßig hoch und runter fahren in der Deutschen Kinemathek. Ja, genau. Und da sind wir in die Dauerausstellung gegangen. Wie heißt, gab es da eigentlich einen Namen? Nee, es war ständige Ausstellung. Ständige Ausstellung. Die Ausstellung. Die Ausstellung. So hieß der Katalog. Die ständige. Ah ja, der Katalog hieß, ja. Die Ausstellung. Was aber auch nicht so ein richtig, aber da können wir auch später vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Dauerausstellung. Genau. So. Und was ist jetzt eigentlich nochmal die Deutsche Kinemathek eigentlich genau? Also es ist ja von Anfang an noch nicht so ein Museum gewesen, sondern erstmal irgendwie ein Verein, wie das bei vielen Museen ist, der sich in Berlin gegründet hat in den 60ern. Und aber mit schon dem Augenmerk darauf, dass da mal irgendwie eine Ausstellung draus werden soll. Und irgendwann ist da eine Ausstellung draus geworden. Woher weißt du das schon wieder alles? Habe ich mir bei Wikipedia durchgelesen. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf Wikipedia. Genau. Und eigentlich ist es ja auch ein ganz großes Ding dabei, ist ja nicht nur die Ausstellung, sondern auch ein Archiv. Also Film, also die haben so von verschiedenen Galionsfiguren des deutschen Films da Archivmaterial aufgenommen. Das ist so der Grundstock gewesen, glaube ich. Und dann haben sie da irgendwie so eine Ausstellung rumgestrickt. Also, aber vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, da du ja der große Experte für die Sammlungsgeschichte extrem, der Kinematik. Ja. International gefragter Experte, so wie du auch bist. Ja. Mhm. Hobby-Experte. Ich hab das Gefühl, oder ich habe meine gehört zu haben, dass die Räumlichkeiten, in denen die jetzt drin sind, da im Sony Center, die waren, glaube ich, gar nicht ursprünglich dafür gedacht, dass da auch ein Museum einzieht. Und ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen an der Wegeführung da dran. Ne? Ja. Ja, kann sein. Nee, ich weiß nicht. Ja, das kann sein. Ich finde, die Wegeführung ist ja. Wollen wir schon auf die Wegeführung und auf die Ausstellung zu sprechen kommen? Ja, oder? Können wir machen, weil es ist gar nicht so einfach. Also, man kommt irgendwie rein im Erdgeschoss und dann... Da muss man erstmal ins zweite Untergeschoss, weil man muss man erstmal seine Sachen einschließen. Ja, erstmal geht man ins EG, also du kaufst erstmal dein Ticket. Ja. Da sitzen auch sehr nette Leute und die sagen einem dann, dass man in den Keller muss. Mhm. Und dann fährt man runter, schließt dann Zeug ein und dann fährt man wieder hoch ins... Dritte. Und dann merkt man, dass man aufs Klo muss und dann muss man wieder ins Untergeschoss, also ins zweite Untergeschoss. Aber es sitzen überall sehr nette Leute, die einem sagen, wohin man zu fahren hat. Genau. Mhm. Und während man runterfährt ins in den Keller, um auf Toilette zu gehen, unterhält sich Matthias derweil mit der netten Frau am Eingang. Richtig. Ja. Genau. Und da habt ihr so ein bisschen geplauscht, ne? Ja, so ein bisschen. Man kennt sich. Aber ein bisschen Quatsch. Das war sehr nett. Ich habe erfahren, dass natürlich auch viele Touristen da sind und aber auch viele Leute, die so im Zwei-Jahres-Rhythmus da mal kommen. Mhm. Die dann auch mal fragen und sagen sowas wie... habt ihr zum Beispiel hier, wie heißt die eine Frau, deren Klamotten da rumhängen? Marlene Dietrich. So, ihr seht hier, der Filmexperte spricht. Also, Marlene, soll das so weitergehen? Ja. Gut, dass ich auch Filmpodcast habe. Ne? Marlene, die also, sind die Klamotten von Greta Garbo. Nee, also, Marlene Dietrich, genau. Und die werden auch immer mal gewechselt, weil die haben ja irgendwie. Was hat der Mann da in deinem Schuppen gesagt? Irgendwie ein paar 90% des Nachlasses von ihr haben die irgendwie. Mhm. Und die werden immer mal gewechselt. Und dann fragen die Leute auch, sind da jetzt neue Kleider da? Und dann sagt ja, dann kommen wir nochmal vorbei. Okay. Ja. Was ich ja interessant fand, war, die hat ja da auch unter anderem die Aufgabe gehabt, die Besucher zu zählen. Dann habe ich sie gefragt, wie viele Besucher denn schon da waren. Und dann wollte sie mir das nicht sagen. Mhm. Meinte, das wäre ein Geheimnis. Aber ja. Sie meinte, das Museum könnte nicht klagen. Gut. Das können wir einfach mal so gegen wen auch. Ja. Genau. Und ja, dann geht man in die Ausstellung rein. Dann geht man in die Ausstellung rein, dann kriegt man erstmal so voll den Flash, finde ich. Ja. Also die Inszenierung von dem Eingang dieser Dauerausstellung ist so schön. Ich war so richtig in so, was habe ich gesagt? Ekstatische Ekstase. In diesem Spiegelsaal, meinst du, ne? Ja, man geht in so einen Raum, der ist so geschwungen und überall sind Spiegel und dann sind so drei Riesenbildschirme? Drei oder vier? Drei, ne? Ja, drei. Mhm. In diesem geschwungenen Weg zwischen den Spiegeln sind drei Riesenbildschirme, wo nur ganz, ganz schnell hintereinander Filmausschnitte sind von Großaufnahmen. So schnell war das gar nicht hintereinander. Naja, immer nur so 3 Sekunden oder so. Ja, ein bisschen länger schon. Ja, ist ja aber egal. Es war eigentlich immer nur Großaufnahmen von Blicken. Ja, genau. Von Schauspielern. Das fand ich ja zum Beispiel zum Thema Film eine super Einführung. Ne? Ich fand das überhaupt diese Einführung, also die Einführung war super emotional. Es war nicht so, erstmal einen langen Text lesen, erstmal der Anfang, das ist ja überhaupt nichts für mich. Hm. Oder erstmal hier immer so von Adam und Eva alles anfangen. Nee, das war im Gegenteil, das war der nächste Bildschirm in diesem Spiegelkabinett. Man fühlte sich wie so, erstmal fühlte man sich total wie so ein Star an diesem Spiegelkabinett, in diesem Spiegelsaal rumzulaufen. Martha ist auch immer so rumstolziert ja. Die ganze Zeit, wie so eine Diva. Ja. Look at me. Ja, genau, ja, wirklich so. Man hat diese, oh, das ist total schön. Und dann hatte man den ersten Bildschirm, den man gesehen hat, war nämlich die Filme, die man vielleicht auch noch kannte, so aus den Nullerjahren ja. und so aus Marthas Zeit, aber dann so Winnetou dabei. Und dann der zweite war eher so, ja, so 50er, ne? Oder ja, so? Es ist eine kleine Zeitreise, ja. Die man macht. Aber nach zurück zu den Anfängen des deutschen Films. Das fand ich echt genau. Gut. Und der Einstieg war ja so, das war ja dieser wo, ne, da standen wir, kurioserweise haben wir auch noch nie so richtig zusammen gemacht, von einem Text und haben über den Text geredet, ne, der Einführungstext. Und da stand ja so, irgendwie sowas ganz Allgemeines. Ne? Filme, das hat was zu tun mit Blicken, das hat was zu tun mit Emotionen und so. Ne? So ganz rudimentär. Und dann hat man halt das, was irgendwie auf dem Text stand, dann auch irgendwie in diesen Projektionen, von denen du gerade sprachst, Martha, irgendwie auch wiedergefunden. Also erstmal nur so, jetzt gar nicht irgendwie so analytisch da irgendwie ranzugehen, sondern irgendwie erstmal nur so zu schauen, wie die Leute auf der Mattscheibe schauen, ne? Wie sie ihre Blicke werfen. Es war super poetisch, es war super emotional, es war genau das, was ich vom Kino und vom, also was ich vom Film erwarte. Ja. So ja. Mein Herz ansprechen. Ja. Mich hat das ein bisschen, also ich fand das diesen Saal auch ziemlich cool, so Top-Spiegelsaal, da können wir es einpacken. Aber davon abgesehen, also dieser Einführungstext, der auch in so einer super cineastischen Schrift irgendwie da war. Hm. Hat mich ein bisschen abgeschreckt. Mir war das, die Sirenen sind sofort angegangen bei mir. dieser Text war mir zu lyrisch, zu getragen, Kino, das hat was mit Kino erzählt, Geschichten und so. Das war mir alles irgendwie das war mir zu viel. Nee, aber ich muss sagen, die Texte, also wir sind ja jetzt schon sehr, sehr genau, ja, aber generell, das zog sich durch, dass die Texte der einzelnen Ebenen, also die, sagen wir mal, die überübergeordneten yeah. Texte, dass die, ich lese ja sonst keine Texte, ihr kennt mich ja. Ja, und du kannst Texte, eigentlich gar nicht lesen. Nee, aber diese Texte habe ich mir durchgelesen, weil das war knapp, das war gut gesetzt, also es war optisch so, dass man es auf einen Blick überblicken konnte, aha, okay, ich muss jetzt hier nicht sterben, um diesen Text zu lesen. Und es war, ich fand es toll, dass es so emotional, also nicht emotional, aber dass es so lyrisch war. Und ja. es war auch analytisch, aber es war nicht so, oft ist das ja so wahnsinnig wissenschaftlich oder so ein halber Wikipedia-Artikel da in so einem Text. Und das finde ich ist ja gar nicht, das muss man ja gar nicht. Man kann ja sich auch ein Buch durchlesen, wenn man die Texte lesen will. Ich finde, das hat sich auch irgendwie im Verlauf der Ausstellung dann auch wieder gegeben. Also Es war zwar schon auch immer einfach geschrieben, sage ich jetzt mal, und aber ich glaube, so ein bisschen so dieses Poetische oder dieses, wie soll man sagen, dieses, das, was du gerade bemängelt hast, Matthias, hat man hinterher, finde ich, gar nicht mehr so richtig wiedergefunden. Aber bevor wir vielleicht irgendwie auf die Inhalte und die Struktur und diesen ganzen Quatsch zu sprechen kommen, wie so dieser ganze Ausstellungsbau, diese Räumlichkeiten, wie fandet ihr das? Also es war schon sehr eng. Ja. Also es war jetzt nicht großzügig riesig, es war schon eher immer so ein Schlauch und immer so um die Ecke und immer so schlängelte sich so durch. Genau. Und das fand ich immer ganz angenehm. Also es ist, man kommt da rein und man denkt sich so, ach, so groß ist das nicht. Und dann ist die Wegeführung aber so gewunden, dass man immer denkt, ach, hier kommt noch ein Raum. Mhm. Ah, da ist ja noch was. Mhm. Und dann ging es mal eine Treppe hoch und dann wieder runter und hin und her. So, das fand ich irgendwie, das hat mir gefallen. Das Problem ist nur, dass sich dieses Wow, was du ganz am Anfang hast, wenn du reinkommst, das erschöpft sich recht schnell. Also der Ausstellungsbau ändert sich quasi, also davon mal abgesehen, dass sich vielleicht irgendwie die Art und Weise der Schränke oder so ändert. Ja. Hier und da ist irgendwie ein bisschen kastenförmig, hier und da so ein bisschen eher gewunden. So, das ändert sich schon. Aber ansonsten ist alles in dem gleichen Grauton gehalten. Stimmt, es ist nicht viel grau. Ja, genau. Ja, also alles gesagt, danach habe ich echt gesagt, so, alles ist eigentlich grau. So, schwarz-weiß. Genau, das ist ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade. Und es ist auch so, dieses, was man am Anfang ja denkt, so, ah, okay, arbeite hier mit Emotionen oder inszenatorischen Sachen, das fällt dann auch irgendwie weg. Es gibt diesen Marlene Dietrich Klamottensaal, der nochmal so ein bisschen raussticht. Aber ansonsten. Gesponsert von Kick. Ja, genau. Nee, aber wir können ja mal so ein bisschen von Anfang an gehen, weil es ändert sich schon so ein bisschen. Also ich wollte, darf ich kurz einhaken? Ja. Ich wollte noch kurz noch mal was so vogelflugmäßig Allgemeines zu der Ausstellungsbau und der Wegeführung sagen. Weil, also ich fand, die Ausstellung selber war schon recht gut abgekrabbelt. So. Mhm. Also es war, fand ich, noch alles so im grünen Bereich, aber schon vielleicht so im hellgrünen bis gelben Bereich. So, ich habe mich zwischenzeitlich mal gefragt, so diese Medienstationen, die da standen, das waren so Röhrenbildschirme noch. Das ist ja echt komisch. Keine Ahnung, ob es da eine bewusste Entscheidung für gab, dass ich jetzt irgendwie Röhrenbildschirme mir da schwarz-weiß aufnahm. Egal. Auf jeden Fall, das fand ich ein bisschen seltsam. Und dann habe ich mir aber hinterher gedacht, ja klar, so dieses Grau, dieses Treppab, Treppauf, Spiegel und so, und alles hat so ein bisschen die Anmutung, also nicht so die stabilste Anmutung. Und dann hatte ich irgendwie so gedacht, kurzzeitig, aber eigentlich, das ist ja fast schon irgendwie wie so Filmarchitektur, ne? Also da hat man ja auch extrem viele Fotos gesehen, wie so in Studios halt so Filmsets gebaut wurden, wo du eigentlich nur so Fassade irgendwie hast. Ne? Und, ja, aber dafür war es zu sehr zu inszeniert. Also es war dann nicht mit Absicht. Ja, nee, das war nicht mit Absicht, aber irgendwie hatte ich so den Gedanken. Aber das ist genau der Punkt. Also was ich zwischenzeitlich mal dachte, so, boah, ich hätte gerne mal sowas, dass ich das Gefühl habe, ich bin an einem Filmset oder so. Ja, muss nach Babelsberg. Genau, aber so, wo die Kameras da stehen. Das muss, kann ja auch rein installatorisch sein. Oder dass ich um eine Wand rumgehe und ich sehe dann im Hintergrund, sehe ich dann die Aufbauten oder sowas. Also die Stützen von der Wand oder sowas. Das hast du halt nicht. Es wirkt verhältnismäßig robust verbaut, aber eben so ein bisschen abgekrabbelt. Also du hast dann auch, du siehst dann irgendwo, da haben sie dann einen neueren Fernseher eingebaut und du hast das Gefühl, du siehst die Handwerksspuren außenrum noch vom Einsetzen in die Wand. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Ja, gut, aber ja, fand ich alles noch irgendwie. Also dieses Gefühlte, dass man so einen Pfad hat, wo man so durchgeht, das fand ich extrem gut. Es ist halt wirklich, muss man dazu sagen, es ist halt chronologisch aufgebaut. Ja. Das heißt, dementsprechend macht es auch irgendwie Sinn, dass du einen Pfad hast. Also du fängst dann eben Anfang des deutschen Films, irgendwie 1910, sowas um den Dreh an. Noch ein bisschen früher noch. Früher noch, genau. 1890 oder so. Ja, also es fängt, im ersten Text steht auch irgendwas von den Gebrüdern Lumière und sowas. Genau, Skladanowski. Genau, und sowas so in der Richtung. Und dann geht es halt immer weiter und ganz am Ende gibt es noch so einen Anhang zur Gegenwart. Viel mehr ist es tatsächlich nicht. Ja, das stimmt. Wollen wir mal so da durchgehen? Ja, oder also das, was du gerade meintest? Man muss ja vielleicht nicht alle Stationen machen, aber den Anfang, den fand ich schon sehr interessant, weil er so ein bisschen, der ist so bezeichnend für das Ganze. Weil dieser erste Saal, man kommt da rein und es geht um die Anfänge des Films und es ist irgendwie so eigentlich langgestreckter Raum. Und auf der einen Seite links, wenn man reinkommt, sind so Vitrinen Also ganz normal, man muss sich vorstellen, nicht so, so eine Wand mit sowieso Glasfenstern, mhm. dann steht da was als Überschrift. Mhm. Und die rechte Wand ist so mit so ganz abgefahrenen so Kuben oder so ja. Kisten, die so ja. aus der Wand rausragen und da sind dann so kleine Sachen dran. Was ich immer super schwierig finde, gerade bei solchen Kisten, die so ziemlich weit oben sind, also ich bin nicht ziemlich groß und deswegen das Problem muss ich dann schon ein bisschen auf die Zehenspitzen steigen, ja. um was zu sehen. Aber wenn ich mir dann vorstelle, da ist irgendwie jemand, der noch kleiner ist oder der im Rollstuhl sitzt, der kann das gar nicht lesen mhm. oder der kann das gar nicht sehen, was da überhaupt drin ist. Sowas finde ich immer ein bisschen fraglich, wenn ich denke, so, ach, soll schon für möglichst viele irgendwie erreichbar sein, mhm. was da zu sehen ist. Mhm. Und so viel her hat es jetzt diese Ausstellungsarchitektur auch nicht gegeben, oder? Also es mir, ich habe mich immer gefragt, warum sind diese Kisten da? Also das jetzt, hat es jetzt nicht, das hat jetzt nicht so viel. Es erschließt sich nicht inhaltlich. Ja. So, es ist generell fand ich jetzt persönlich bedeutet sowieso das diese. Denn? Hm? Nee, ich fand diese die Vitrineninstallation generell verhältnismäßig konservativ. Also man hat zwischendrin immer mal so Versuche eben. Es gibt so eine Vitrine, die ist rund im Raum oder sowas, mhm. wo man rumlaufen kann. Oder mal irgendwie so eine Ecke, wo man reinläuft oder so. Das gibt's schon. Aber so ganz generell hat man oft einfach eine Wand halt. Und die Wand ist halt vorne Glas mhm. und dann liegen halt die Sachen hinten dran. Viel Flachware auch. Ja, ja das stimmt. Ja, genau, ja. Aber also vielleicht nochmal kurz zu dieser Aufteilung. Man hat so diese klassische Aufteilung, Frühzeit des Films, 20er Jahre, Nationalsozialismus, dann hat man so ein bisschen Exil-Filmerei, dann Nachkriegszeit und so Jetztzeit. So, das ist so im Groben irgendwie diese zeitliche Aufteilung. Ne? Und diese Teile der Ausstellung, die haben ja schon auch unterschiedliche Ausstellungsstyles, sage ich jetzt mal. Ne? Das, was du jetzt gerade meintest mit diesen Cookkästen, die so aus der Wand rauskommen, die halt so auch nicht so wirklich barrierefrei sind, und so. Es ist so die eine Sache, aber ich fand schon, dass irgendwie in speziellen Themengebieten oder Gebieten der Ausstellung der Ausstellungsbau schon auch irgendwie immer so architektonische Sachen aus der jeweiligen Zeit versuchte aufzunehmen. Ja? Ja, doch, irgendwie schon. So, keine Ahnung, dieser Marlene Dietrich Spiegelsaal zum Beispiel, der war so. Ja, aber das war schon so, irgendwie, weiß ich nicht. Das war schon irgendwie so 20er Jahre, so eine luxuriöse Angelegenheit. Ja. Was ich mich gefragt habe, wo ich nicht so richtig auf den Trichter gekommen bin, war in dem Part, wo es um den Nationalsozialismus ging. Das war ja eigentlich nur ein riesig großer Raum, hoher Raum auch, und dann waren sozusagen da so Stahlplatten ja dran, ja. mit so ganz vielen Schubladen, die man irgendwie rausziehen. Das war so ganz hermetisch. Man konnte eigentlich immer nur, wenn man da was sehen wollte, muss man eigentlich immer die Schubladen rausziehen. Das habe ich auch nicht verstanden, weil komischerweise waren genau die Filme, ich habe dann gedacht, okay, Nationalsozialismus, hermetischer Raum, ja. Schubladen muss man rausziehen. Ja. Aha, dann sind das also die Filme, die die Nazis verboten haben. War es aber gar nicht. Es war ja Hitler, Junge, Quecks und sowas, also Filme, die jetzt unter sozusagen Vorbehalt nur und unter pädagogischer Anleitung gezeigt werden. Mhm. Und das fand ich komisch. Weil warum, wenn man den Nationalsozialismus betrachtet, versteckt man diese Filme, die eigentlich als Propagandafilme galten, heißt es, ich darf sie jetzt nicht sehen und dann mache ich sie eigentlich noch viel interessanter. Also alles, was ich verstecke in der Ausstellung, mache ich ja super interessant. Alle Kinder wollen ja immer alle Schubladen rausziehen. Ich meine, ganz von abgesehen, dass das Filmmuseum jetzt nicht so wahnsinnig eine Kinderinteraktiv und Kinderausstellung ist, weil man muss ja sehr viel Vorwissen im Grunde auch schon haben, finde ich, was so Geschichte, Film und sowas zu tun hat. Es ist eher so, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist es eher so eine Fangeschichte? Also wenn ich was... Eine Fangeschichte? Ja, so eine... Wie meinst du das? Naja, so... Ich komme da hin und kenne es schon, kenne die Stars schon, kenne die Filme schon und dann finde ich es toll. Dann sehe ich mal einen Brief von Marlene Dietrich geschrieben. Ja. Oder einen Brief von, wem auch immer. Oder was sie anhatte. Hm. Oder was sie mal in der Hand gehabt hatte. Oder was an dem Filmset von, was auch immer, genau. das Boot benutzt wurde. Das ist doch eher, also. Ich weiß nicht. Also auch mit Sicherheit das. Ich würde gerne nochmal kurz auf den Nazi-Raum zurückkommen. Weil, also der Witz ist halt, man kommt an diesen Raum rein, durch den Raum, der über diesen Olympia-Film Leni Riefenstahl halt geht. Der Nazi-Raum. Ja, ich meine, es ist so. Und der Witz ist halt, dieser Leni Riefenstahl-Film kriegt halt irgendwie so einen kompletten Raum mit so einem Nachbau vom Olympiastadion in der Mitte und dann eben diese Plakate noch außenrum. Und ich meine, irgendwie filmisch und so war das halt irgendwie eine große Nummer in der Zeit so, aber das bekommt so viel Raum und dann kommst du in den nächsten noch ein riesigerer Raum und dann sind da halt diese Nazi-Propaganda-Filme halt in diesen Schubladen und man hat das Gefühl so, man weiß nicht, man muss ihnen die Sachen mehr gegenüberstellen. So. Ja, okay. Also es gibt noch eine Wand, da siehst du dann auch so Regisseure und Schauspieler, die irgendwie deportiert worden sind und so weiter auch. Also es gibt es dann schon auch irgendwie, aber als ich dann vorbeigelaufen bin, musste ich erstmal gucken, ob das jetzt Nazis sind oder nicht. Ja. Also ich konnte das überhaupt nicht einschätzen, weil die im gleichen Raum hängen. Ich fand es super schwierig, gerade in diesen beiden Räumen, dass ganz wenig Kontext irgendwie. Ja, Kontext, aber auch irgendwie so, Kritik ist das falsche Wort, aber das so ganz wenig so reflektiert ist das richtige Wort, reflektiert wurde. Klar war das toll, was Leni Riefenstahl da gemacht hat, filmisch, ja, filmhistorisch, was sie gemacht hat, aber dann schon in einem Text zum Beispiel eigentlich nur, was, wie toll die Körper da dargestellt worden sind und so weiter, aber dass das alles so ein nationalsozialistischer Körperkult war und zu der Propaganda der Nationalsozialisten beigetragen hat, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Also, dass das praktisch Leute begeistert hat, einfach nur, und dadurch auch zu Nationalsozialismus geführt hat, spielt gar keine Rolle. Also ein bisschen Kritik, ein bisschen Reflexion, das hätte mir, also gerade bei diesem Thema, und das ist, ich weiß nicht. Vor allem, weil halt auch dieser ganze, der wird das halt, du hast halt, also die komplette Ausstellung ist halt irgendwie in diesem Grau gehalten und das ändert sich halt auch in diesem Nazi-Raum halt irgendwie nicht. Das heißt, du hast halt das Gefühl, das steht alles so auf einer Ebene. Aber es ist ein anderes Material, es ist dieses metallische. Oder der Kruppstahl. Es ist ja quasi, ja genau, schnell wie ein Windhund. Es ist ja eigentlich so wie quasi in so einer Bank, wo man so Treppchen runter in den Keller und da hast du diese Schließfächer. Was sind in den Schließfächern drin? Die guten Sachen, die wirklich wertvollen Sachen. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit über diesen Nationalsozialismus Teil geredet. Was ich ja super interessant fand, war eigentlich ganz am Anfang. Ne? Also dieser Umschlag von Stummfilm zu Tonfilm. Da hatten wir uns auch kurz in der Ausstellung drüber unterhalten. Das fand ich irgendwie, da habe ich irgendwie so sehr viel mitgenommen, weil da irgendwas stand, also von wegen, dass der Stummfilm eigentlich so eine internationale Sprache gehabt hat. Ne? Also zwar hast du halt im Stummfilm dann halt auch immer so Zwischentitel und da steht dann was auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch, je nachdem, wo der Film herkommt. Aber die Filme waren damals einfach auch so irgendwie gemacht, dass man eigentlich die auch ohne diese Zwischentitel lesen musste. Ne? Sodass es irgendwie, also das ist jetzt auch nur meine These, ich bin ja auch nur Hobby-Filmwissenschaftler, aber dass quasi ein Franzose auch einfach ganz normal sich einen deutschen Stummfilm irgendwie anschauen konnte und ihn überhaupt verstehen konnte. Und das ging dann so, quasi wie so der Turmbau zu Babel war dann auf einmal so das Erscheinen des Tonfilms. Da kommen dann einfach die anderen Sprachen auch dabei dazu und so. Das fand ich irgendwie so einen interessanten Punkt. Fand ich, hat mich irgendwie, weiß ich nicht, hat mich... Ja, das hat mich berührt. Das war schon sehr interessant. Generell wollte ich nochmal sagen, deswegen wollte ich eigentlich den ersten Raum so ein bisschen exemplarisch durchgehen, haben wir noch gar nicht gesagt, was da überhaupt alles zu sehen ist. Und es ist ein Konglomerat aus Filmtechnik, was ich sehr interessant finde. Also aber wenig. Wenig, ganz wenig. Ja. Und ganz also rudimentär, sag ich jetzt mal. Also immer mal so eine Kamera und die Neuerungen gezeigt, diese Schaukel, ne, die sie bei Metropolis? Das Kabinett des Dr. Caligari, glaube ich. Nee, die Schaukel. Nee, also die Schaukel ist so ein Ding, wo die Kamera drauf gebaut werden konnte und dann auch in Bewegung quasi. Genau, egal. Und sowas alles. Und dann gab es Filmausschnitte natürlich aus diesen, sag ich mal, Höhepunkten der deutschen Filmgeschichte. Und dann gab es unglaublich viele, auch Fotos, Dokumente, also sowas wie Briefe, Telegramme, Fanpost, genau. Film, Drehbücher und sowas alles. Also ich meine, ich frage mich immer, also es gibt die deutsche Filmgeschichte. Also, oder wenn ich sehe, höre, so Museum für Film und Fernsehen, was möchte ich da sehen? Also was ja. ist das? Und das hat mich schon ein bisschen überrascht. Mhm. Ja, muss ich sagen. Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe überrascht, was ich da gesehen habe, weil ja. ich wusste nicht genauso, ich wusste nicht ganz genau, was so auf mich, was so, ich so okay. sehen möchte. Ja. Ja? Mhm. Also will ich jetzt nur Filme sehen oder will ich jetzt filmgeschichtlich was sehen oder filmtechnisch was sehen, weiß ich nicht. Und es hat mich schon überrascht, wie sehr sie auch diese Sachen immer wieder zusammengeführt haben. Ja, aber sie haben das nicht zusammengeführt, sie haben es einfach auf einen Fleck präsentiert. Also sie haben die Filmtechnik, diese was sie alles aufgestellt haben, haben sie einfach in eine Vitrine getan. Und ich musste mir selber sozusagen mein Bild dazu puzzeln. Also generell, ich fand die Objektauswahl auch überraschend. Also ich meine, du hast das vorhin schon angesprochen, die haben halt dieses riesen Filmarchiv. Und ich glaube, die leisten auch eine ziemlich gute Arbeit darin, die alle zu digitalisieren. Da sind die super hinterher und das ist super wichtig, weil diese ganzen Filme sich einfach zersetzen und so. Das ist ziemlich cool. Davon abgesehen hast du halt einfach, du hast sehr viele so Stills, so Filmausschnitte, Filmbilder, Bilder aus Filmen, die irgendwo liegen. Mhm. Das fand ich ein bisschen doof, weil irgendwie Film ist so ein Bewegtmedium. Deswegen fand ich das schade. Ja. Und gleichzeitig hast du halt, du hast viel Flachware im Sinn von Texten, also irgendwelche Drehbücher, Briefe, irgendwelche Reiseunterlagen auch von den Leuten, so das ganz viel. Und dann halt auch noch hier und da Fotos, Autogrammkarten, sowas. Aber wo ich dachte so, okay, da werde ich bestimmt super viel haben, so Requisiten aus dem Film, einfach. Oder, glaubst du auch. Ja, aber fand ich sehr, sehr wenig. Und gerade aus der Anfangszeit, wo ich dachte so, aber so auch Metropolis und sowas. Mhm. Ja, da steht dann halt irgendwie diese Eva-Roboter-Frau, Androiden, was Ding, was auch immer, steht irgendwie so rum auf so einem Ding. Ganz cool inszeniert, fand ich ganz nett. Aber irgendwie dann so überhaupt nichts mehr dazu. Und ich meine, also die teilen sich sowieso auf innerhalb dieser Ausstellung. Einmal geht es um Personen, Regisseure, Schauspieler und dann um einzelne Filme. Ja. Aber ich finde irgendwie gerade, dass man, also bei Schauspielern, wenn es um die Person geht, kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir stellen halt hier Briefe, Fotos, Autogrammkarten, was auch immer aus. Aber bei den Filmen hätte ich mir gerne einfach so mehr Requisiten gewünscht. Weil das finde ich mir so beeindruckend, weil ich denke so, oh, wie haben die das bei den Filmen damals gemacht? Mhm. So am Anfang der Filmgeschichte, wie haben die Sachen gebaut? Und dann hat man da so wenig. Ich weiß nicht, was ich sonst erhalten habe. Ja, das stimmt. Der Blick hinter die Kulissen, das finde ich auch super spannend. Das fand ich auch als Kind am spannendsten. Und das hast du ja nicht, deswegen finde ich es ein ausgesprochenes Erwachsenenmuseum. Ja. Weil du hast unglaublich wenig, wie soll ich das sagen? Interaktivität ist blöd, aber du hast überhaupt keinen Anhaltspunkt. Was heißt dieser Film Metropolis? Ja, also was war da? Wie kann ich das erleben? Es ist wenig zum Erleben. Für Kinder meinst du jetzt? Ja, oder auch für Menschen, die irgendwie eher mit mehreren Sinnen was brauchen. Es war sehr viel. Ja, das stimmt. Viel, super so klassisch, gucken, super konservativ. Super konservativ. Matthias ja schon gesagt. Ja. Wobei ich bei dieser Flachware und bei diesem, ja genau, das wollte ich auch noch sagen, also irgendwann wird es halt irgendwie sehr personenlastig. Ne? Also das finde ich auch, also wo du jetzt gerade sagst, dir fehlten da irgendwie Requisiten, ich fand halt sehr auffällig, dass es dann hinterher einfach sehr um Regisseur XY, Schauspielerin XY und deren Korrespondenz und so weiter ging. Ne? Wobei das auch wieder was hatte, fand ich, weil wenn man sich da mal so ein bisschen so reinbegeben hat und dann irgendwie, weiß ich nicht, dann hast du irgendwie so einen kurzen Brief von Ernest Hemingway an Marlene Dietrich und dann schreibt er so, my favorite crowd. Ja, und so, ne? Und so einen kleinen voyeuristischen Blick. Man kann irgendwie jemanden, der so ein Star gewesen ist, halt so ein bisschen so in die Korrespondenz gucken. Das fand ich irgendwie ganz lustig auch zum Teil. Aber ja. Aber vielleicht mal im Vergleich dazu, es fällt mir gerade so ein, ich habe mir gleich drüber nachgedacht vorher. Ich war ja, war das letztes Jahr? Ich glaube letztes Jahr, ich war auch bei der Harry Potter Exhibition. So. Was halt eine verdammte Gelddruckmaschine einfach ist. Ja? Also das Ding tourt irgendwie um die Welt und ich nehme an, das sind auch keine Originalrequisiten, die da haben, sondern halt nachgemachte Sachen, die aussehen wie in den Harry Potter Filmen. Mhm. Und die erzählen dir halt überhaupt nichts darüber, wie die Filme gemacht worden sind. Die erzählen dir nichts über die Schauspieler, das wollen die auch gar nicht. Mhm. Sondern die wollen halt, dass du verdammt nochmal eintauchst in diese Harry Potter Welt. Mhm. Du hast das Gefühl, du bist in fucking Hogwarts, ja? Ja. So. Ja. Und das ist halt cool. Das war, also, das hat mich total mitgenommen. Ich bin da rein und da lief diese Harry Potter Musik und dann sind da Leute in so Metal dann rumgehüpft und so und erst, alle waren komplett drin. Ja, die waren total abgetaucht da drin. Und dann bist du da rumgelaufen. Das klingt total gruselig, Matthias. Nein, das war so schön. Und dann guckst du dir da diese ganzen Sachen an, die in den Filmen vorkommen. Also die Klamotten sind dabei, die Bücher. Und du denkst dir so, ach, so sah das aus. Weil du kannst das dir bei so Filmen oft nicht. Und du bist immer die ganze Zeit mit so einem Zauberstab durch die Gegend gelaufen, ganz nervös. Ich bin so super verrückt danach. Auf jeden Fall, das Coole ist halt wirklich, du kannst dir, also man kann sich, finde ich, als Normalmensch nicht vorstellen, was für ein Aufwand gerade bei diesen Hollywood-Produktionen getrieben worden ist. Dass die Sachen, also dann liegt da ein Buch und das Buch ist halt auf jeder Seite irgendwie beschrieben mit Sachen, die Sinn machen, einfach nur, weil es irgendwo im Film auf einem Tisch liegt. Ja. So. Und das ist so dieses, das ist halt dieser Mythos-Film irgendwie. Ja. Das ist ja das, was die Leute fasziniert. Und dieses, genau das hast du nicht, finde ich. Wo hast du nicht ja, in dieser Ausstellung? Ja, das habe ich euch doch auch gesagt. Ich hätte doch als Kind oder als Jugendliche einen Film. Ein Filmbuch, also wirklich einen großen Wälzer, wo drin stand, wie wurde Star Wars gedreht, wie wurden diese ganzen Sachen, wie sahen die Kulissen aus, wie sahen die Puppen aus, wie macht man den Trick und so. Und ich habe das verschlungen und ich fand das toll und ich habe mich richtig so eingesaugt. Und das ist ja auch, ein Film ist ja was, du fühlst dich, Film hat super viel mit Emotionen zu tun. Das, was ich hatte in diesem Spiegelsaal am Anfang, dieses tolle Gefühl, hatte ich dann überhaupt nicht mehr. Ich dachte okay. So, ja, ich kann überhaupt nicht eintauchen in die Filmwelt. Da diesen, vielleicht noch so, als ich vor den Klamotten von Marlene Dietrich stand. Ich habe gemerkt, dass du da drin warst. Das überrascht mich jetzt total. Doch, als ich vor den Klamotten stand, habe ich gedacht, boah, das ist schon toll, sowas zu haben. Aber das war wieder was irgendwie, das hatte der an, da ist Scheiß von dem dran, das ist, ja doch, das hat mich dann wieder so. Das ist ja unabhängig von Marlene Dietrich. Das hat mich dann wieder so irgendwie eher eingesogen, aber. Und ich fand's auch nett, den Brief von Erich Kästner. Marlene Dietrich. Ja, aber, okay, aber das kann ich nachvollziehen. Das ist, okay, ich meine, das ist oft bemüht, der Begriff die Aura des Objekts, irgendwie das Besondere. Und das ist genau das. Also du kommst, in dem Moment kommst du nicht näher an die Person irgendwie ran. Das Problem bei Flachware oder auch eben bei diesen Fotos ist halt irgendwie, und denkst du, okay, das kann ich halt reproduzieren, wie ich lustig bin. Aber genau diese Sachen, du weißt, das hat die angehabt. Verrückt. Ich meine, auch ein Brief, den sie geschrieben hat, ist auch verrückt, aber, Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe ja auch letztes Mal schon, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, dass ich auch so Textilobjekte immer auch ziemlich toll finde, weil ich mir immer vorstelle, dass die jemand angehabt hat. Und dann hat sie jetzt in dem Fall auch noch Marlene Dietrich angehabt. Aber irgendwie war da zum Beispiel der Zauber bei mir total verpufft, weil dieser Marlene Dietrich-Teil von dieser Ausstellung, also mal ehrlich, der ist ja wohl mal echt total lang und total überbordend. Ja, aber wenn es die nicht gäbe, dann gäbe es halt im Museum. Finde ich überhaupt nicht. Das wird irgendwie aufgeteilt in die Vorzeit des Films, die großen 20er Jahre und dann kommt halt so der mega Marlene Dietrich Block und dann halt noch so ein bisschen Nachkriegszeit. Und ich hab das, und das fand ich irgendwie echt zu viel. Ich hab dir das vorher schon gesagt. Der deutsche Film ist auch mit Marlene Dietrich gestorben. Das ist einfach so. Wir haben vorher gesagt, was, wenn du an einen deutschen Film denkst, an wen, was denkst du da? Ja, total viel an, was weiß ich, Lola Rent, Goodbye Lenin. Klar, auch natürlich auch irgendwie die ganzen 20er-Jahre-Sachen und so. Da war gar nichts zu. Nee, das ist auch. Eigentlich der deutsche Film geht so. Das ist irgendwie hier M so, und Moment. Metro. Also willkommen in der Matthias erklärt den deutschen Filmecke. In 30 Sekunden. Also, und. Also, der deutsche Film. Und bitte. Der deutsche Film, das wisst ihr alles, könnt ihr bei Wikipedia nachlesen, besteht aus 4 Filmen. Das fängt mit hier Dr. Caligaris Kabinett, dann kommt irgendwie noch Metropolis, dann kommt M und dann kommt Fuck you Goethe. So, mehr gibt's nicht. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt. Das war rund 30 Sekunden. So, nee, aber es ist wirklich so. Also, wenn man durch diese Ausstellung geht, dann, also, ne, du hast schon gesagt, es kommt diese Vorzeit, dann kommt dies, dann kommt das, dann kommt irgendwie Fritz Lang und so. Ja. Und dann kommt Marlene Dietrich, und überraschenderweise nochmal ein Raum zu Marlene Dietrich. Und dann kommt irgendwie, da kommt der Shop, gefühlt. Aber ja, also es gibt noch so eine kleine. Eine Enklave, möchte ich fast sagen. Ja, so, das ist der Blinddarm der Ausstellung. Da geht es um die Gegenwart und da ist dann sowas wie Lola Rent auch mit dabei. Und hier, was war das hier? Der wilde Mann? Nee, was ist das? Toni Erdmann. Das ist ganz am Ende. Ja, also ich verstehe ja auch, warum da so viele Marlene Dietrich ist, weil sie haben nun mal einfach irgendwie deren Nachlass ja. irgendwie bekommen. Du bist ja auch gut zurechtgewiesen also, worden von der Aufsicht. Jörg hat sich wüst echauffiert in der Ausstellung. Ich war erst aufbrausend. Also, also wirklich, hab ich den noch nicht erlebt. Das war mir ganz unangenehm. Und dann kam der Wachmann und hat ihm mal schön gesagt, wie es nämlich ausschaut, ja. dass sie nämlich irgendwie 95% des Marlene Dietrichs Nachlasses haben und dass er mal gefällig seine Klappe als. er hat es sehr gut erklärt. Und ich meine, es ist anscheinend, mir war das nicht bewusst, aber anscheinend ist das ein Ding, dieser Marlene Dietrich Flügel der Ausstellung. Ja, klar ist das ein Ding. Ich meine, die haben ja auch noch andere große Nachlässe hier, Bernd Eichinger und Pipapo. Ne? Aber es gab ja auch keinen Bernd Eichinger Flügel, von daher, ja. Also, er hat auch nicht so schöne Kleider angehabt. gegen anderslautende Gerüchte hat er selten Kleider getragen. Ja, das stimmt. Was ich ja auch noch mal Handwerk, vielleicht können wir dann danach nochmal über Objekte sprechen. Was ich so handwerklich so ein bisschen schade fand, war, dass man hatte irgendwie Vitrinen, wo viele Sachen drin waren, wo Konvolute drin waren. Und dann war dann der Objekttext, aber man konnte den Objekttext nur ganz schwer einfach den Objekten auch zuordnen, weil die nicht nummeriert waren. Und man muss dann immer irgendwie suchen. Und dann habe ich irgendwann auch aufgegeben, mir diese Objekttexte mal durchzulesen, auch wenn ich mal da so interessiert dran war, an irgendeinem Objekttext zu klären. Ja, genau. Aber gab es denn... Ja, das ist so eine generelle Diskussion, ich glaube, die habe ich schon 1000 Mal geführt. Und manchmal denke ich mir, ich bin so voll froh, wenn keine Nummern an Sachen dran sind, weil ich dann irgendwie freier bin im Schaum. Weil, also... Mein Problem ist ja ganz oft, gerade in Kunstausstellungen, ist, ich gehe rein, dann sehe ich ich sehe ein Bild oder so und dann neben dran ist der Text. Und dann gehe ich hin und lese den Text. Danach gucke ich mir das Bild an, denke, stimmt, was in dem Text steht, ist da wirklich zu sehen. Anstatt, dass ich das andersrum mache. Ja. Also, und insofern fand ich das hier ganz nett, dass man sich eben die Bilder anschaut oder Fotos oder Texte oder was auch immer und dann guckt man halt, okay, wo ist der Objekttext dazu? Aber man findet ihn dann halt immer mal nicht. Ja, aber das war ja nicht intendiert. Also, das haben die ja nicht so gedacht, so. Wir wollen den Besucher erstmal aufs Objekt. Weiß man's? Ja, ich weiß das. Also ich möchte weiß nicht, ob es unser Lieblingsobjekt ist, aber ich möchte zu einem Objekt noch was sagen. Es war nämlich eine ganz, ganz schöne kleine Karte, die wir auch hatte, auch eine eigene kleine Vitrine. Und da war eine Frau drauf. War das Marlene Dietrich? Nee. Ich glaube, das war sogar Marlene Dietrich. Und die halt war so leicht bekleidet, also man sah vor allem ihre langen Beine. Und dann war auf der Karte statt des Rockes waren so schöne, leichte Federn so dran. Also sowieso Straußenfederenden. Ich hatte ein bisschen Trotteln irgendwie so ein bisschen. Ja, es war schon Federn. Ah, ja. Ja. Und das Ganze hieß Pustekarte. Oder? Auf Englisch. Pustekarte. Lola. Ja. Auf Englisch. Ja, stimmt. Irgendwas ganz Lustiges. Lola-Card oder sowas. Ja, irgendwie Lola. Ich glaube irgendwie Lola-Card. Nee, Naughty. Irgendwas Naughty Lola Card. Naughty Lola Card. Irgendwie sowas. Ja, googelt das. Ja, Pustekarte. Wenn man nämlich da pustete, ich weiß aber nicht, ob das so ist, aber so haben wir es uns vorgestellt, dass dann diese schönen Federn hoch... Da konnte man der Marlene den Rock hochpusten. Ja. Was ein tolles Hands-on gewesen wäre. Ja, wir hätten es so gerne gepustet. Obwohl das natürlich auch sehr sexistisch. Breath-on. Es ist aber auch sehr sexistisch. Man hätte daneben auch noch einen Mann. Und da stand auch, dass es ein Requisit gewesen ist. Ja, es sei ein Requisit gewesen. Ja. Also in irgendeinem Film wurde die Karte wohl gepustet. Man weiß es nicht. Das war ein schönes Objekt. Ich erinnere mich auch noch an, was ich auch ganz schön fand, dooferweise nicht mehr an das Motiv, dooferweise, ne, Frühzeit des Films, diese Gebrüder Skladanowski in Berlin, glaube ich, die haben ja nicht sofort irgendwie mit Film und Projektion angefangen, sondern haben auch so Daumenkinos entwickelt. Ja, aber da hätte ich mir ein Daumenkino auch gewünscht. Genau, und da war so ein mini-kleines Daumenkino irgendwie drauf und das fand ich auch total süß. Aber das war doch kein Daumenkino, was man benutzen konnte, oder? Doch, natürlich, klar. Das war wie so eine... Ja, nein, aber nicht in der Ausstellung. Nein. Was konnte man in der Ausstellung denn schon benutzen, wirklich? Nix. Ja, das fand ich ja schade. Ja, klar. Ja, und dann ist man sich auch mal so wie, wie Marlene Dietrich schminkt oder sowas. Ach, ich weiß nicht. Was ist immer jetzt von der Marlene Dietrich weg? Es denkt ja jeder, das wäre nur ein Marlene Dietrich Museum. Mhm. Ist aber es ja gar nicht. So ganz generell, was mir so ein bisschen noch, also was mir jetzt im Nachhinein noch auffällt, ist, also ich meine, es geht irgendwie um Film und Fernsehen. So. Wo war das Fernsehen? Das Fernsehen ist irgendwie nicht so, kommt nicht so vor. Ja. Und aber auch das Erlebnisfilm kommt nicht vor. Na, sag ich doch. Was meinst du damit? Dieses Erlebnis, wie 20er Jahre, wie sieht so ein Kino eigentlich aus? Ach, wer geht da hin? Mhm. Was sind das für Leute? Ja. Was kostet das? Ist es genauso wie heute? Genau, wie weil wann, es gab verdammt nochmal, gab es Popcorn im Kino. Yeah. Und warum gibt es das immer noch? Das ist voll laut. Ja, das stimmt. So, das ist nicht gut. Und das hat mir so, also es geht um Film und Fernsehen und anscheinend nicht um Kino und Couch. Mhm. So. Mhm. Das fand ich überraschend. Überraschend fehlend. Naja, vor allem, wenn du überlegst, du hast ja nebenan, hast du ja Kino und IMAX und dies und das. Ja. Also irgendwie da so eine Verbindung hätte ich mir irgendwie gewünscht. Ja, das stimmt. Ja, eigentlich schon. Weil es hat ganz viel damit zu tun, auch wie der Film aufgenommen wurde. Also zum Beispiel diese frühen Stummfilme, die ja auch koloriert waren, ist auch ganz wichtig. Das war wie so ein Opernbesuch. Also die Leute hatten eigentlich richtig so ein Booklet Wiener Oper. Hm. Und das war auch so aufwendig. Und das ist gar nicht so rausgekommen, fand ich. Hm. Also dieses wahnsinnig, dieses sich schick machen, um ins Kino zu gehen und sowas, was bedeutet Film eigentlich für die Gesellschaft? Das ist eben immer das Schöne an solchen Ausstellungen eigentlich. Ja. Natürlich sollst du auch irgendwie eintauchen in die Welt, wie wurde damals Film gemacht, aber was bedeutete der Film? Und das hat mich eben bei den Nazis auch gestört. Es war gar nicht gesagt, was bedeutete dieser Film eigentlich für die Leute da. Genau, wenn es irgendwie kontextualisiert wird, was sie da zeigen, dann ist es halt immer so die normale politische Geschichtserzählung. Ne? Irgendwie, dann kommt der Nationalsozialismus und dann reagiert der deutsche Film so und so da drauf. Aber irgendwie so eine, weiß nicht, so eine Sozialgeschichte oder so damit zu verbinden, das war irgendwie nicht so. Das wird auch tatsächlich noch weniger durch den, also entlang der Ausstellung. Am Anfang kommst du auch so rein, hast du erstmal so diese, also am Anfang der Ausstellung hast du so kleine Kärtchen an der Wand, wo dann auch steht, was ich bitte durchrutschen, bitte nach rechts weiterrutschen. Ja, stimmt. Ja. Also das war ganz nett. Oder die Dame soll bitte den Hut abnehmen oder so. Ja. Und dann kommt auch irgendwie Aufnahmen vom Kaiser, du siehst Aufnahmen aus Berlin aus der Zeit. So. Ja. Da hast du noch diese Aufnahmen, also auch dieses Alltägliche, das fällt dann irgendwie, das fällt dann später irgendwie weg, das ist dann nicht mehr da. Und wie gesagt, dieses Erlebniskino, ich meine, wir kennen alle, glaube ich, diese Geschichte von dieser Aufnahme mit dem Zug, die irgendwann mal im Kino gezeigt wurde, das ist ganz, ganz früh, wo so ein Zug aufs Kinopublikum zugefahren ist in diesem Film und die alle wohl schreiend rausgerannt sind aus dem Kino. Das ist ja so eine Geschichte. Mhm. So, das ist so dieses, was bedeutet das für die Leute, wenn das auf einmal so aussieht? Oder was hat das geändert, dass Filme plötzlich in Farbe waren oder sowas? Yeah, yeah. So, ich meine, es wird auch über dieses Kolorieren gesprochen, es wird auch über Kameras gesprochen, die es nur ganz wenige gab, die Farben wiedergeben konnten und so. Ja. Das ist alles ganz interessant, aber wie sich das auf die Sehgewohnheiten ausgewirkt hat, ist nicht irgendwie bedeutend. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Ausstellung auch schon ein bisschen alt ist. So, ne? Ja. Also, ich weiß jetzt gar nicht, von wann die ist, aber irgendwie so der Grundstock ist, glaube ich, so frühe Nullerjahre oder irgendwie sowas. Und dann hatte Matthias ja schon von gesprochen, von dem Appendix, von dem Blinddarmfortsatz, wo es dann irgendwie um den neueren deutschen Film geht. Also so alles, was nach sozusagen 1990 passiert ist. Aber das davor ist ja so, weiß ich nicht, das ist halt so klassisch irgendwie erzählt und nimmt vielleicht irgendwie so Interessen, die man heute so daran hat und an so eine Thematik wie Film stellt, gar nicht so auf. Mhm. Also von daher müsste man da vielleicht einfach auch die Ausstellung noch ein bisschen umarbeiten. Ja. Ich denke halt gerade darüber nach, was so fehlt auch. Und wir sind jetzt schon sehr negativ. Ja, ich weiß nicht. Ja, das ist voll blöd, weil eigentlich fand ich die Ausstellung voll gut. Wir hatten alle irgendwie Spaß, aber es ist so, das Problem ist, diese Ausstellung ist einfach auch sehr verbaut. Das heißt, die ist da drin und da kannst du nicht viel ändern, weil es ist so ein Durchgang und die ist einfach sehr, sehr statisch, glaube ich, damit du da möglichst viele Leute auch so durchkriegst und das ist halt, das funktioniert. Aber zum Beispiel, ich dachte dann mal so, was ist eigentlich mit Filmmusik? Gab es da irgendwie was zu? Ja. Dann dachte ich, ja, was ist mit Special Effects? Was ist mit, was ich, Stuntman? So Zeug und dachte ich mir, ah, stimmt. Ja, vielleicht haben die, ich kenne die Geschichte deren Sonderausstellung nicht. Vielleicht machen die so alte Sonderausstellungen. Die machen extrem viele Sonderausstellungen. So. Und das muss man ihnen natürlich zugute halten, dass man, okay, ihr habt einen guten Grundstock, wenn du mit einer Klasse, mit einer Gruppe, was auch immer da hingehst, du willst eine Einführung im deutschen Film, kommst du da wirklich gut durch. So. Ja. Aber sobald du irgendwie mal an der Oberfläche kratzt und sagst, ja, wie war das eigentlich genau, weiß ich nicht, dann musst du vielleicht diesen Katalog kaufen. Und es ist halt tatsächlich auch einfach deutscher Film. Ne? Ist die deutsche Kinematik und so weiter und so fort. Wenn es dann irgendwie internationale Bezüge gibt, dann sind die internationalen Bezüge eigentlich Hollywood. Darauf kann man es eigentlich runterbrechen. Ne? Was ja auch klar ist, irgendwie die große Filmmaschine und so. Aber gerade, ich weiß nicht, was dieses Ende der Ausstellung anbelangt. Ich meine, der Filmmarkt, die Filmkultur hat sich heute einfach irgendwie so dermaßen differenziert. Ne? Also was man zum Beispiel überhaupt nicht findet, ist ja das, was die Filmbranche momentan total beeinflusst, ne? Nämlich diese ganzen Streaming-Angebote. Mhm. Wie reagieren irgendwie klassische Filmproduktionen irgendwie auf so eine neue Konkurrenz und so, das, was ja irgendwie total besprochen wird überall, aber es findet in der Ausstellung dann am Ende halt auch nicht statt. Ja, auch das Thema irgendwie Einwanderung zum Beispiel, ja? Was kommt von außen noch rein, was den Film irgendwie beeinflusst? Ich finde ein ganz klassisches, also oder ein gutes Beispiel dafür, wie diese Ausstellung funktioniert, ist tatsächlich das, was ganz am Ende der Ausstellung kommt. Und zwar ist da eine Wand und da steht dann die erfolgreichsten deutschen Filme, wahrscheinlich, wir nehmen an, nach Kino verkaufen Kinotickets von 1970 oder was oder noch früher. Genau, und die Filme bis heute so um nach Ost und West aufgeklärt, auch was ganz lustig ist und dann halt irgendwann vielleicht im BRD ganz lustig zu sehen, aber das ist so, okay, danach orientiert ihr euch irgendwie nach berühmten und bekannten und erfolgreichen Filmen. Und das ist dann wieder richtig desillusioniert, was das angeht, was denn für erfolgreiche Filme waren. Ja? Also es war ja eigentlich, also was war denn erfolgreich? Die letzten 10 Jahre. Ja? Fuck you Goethe. Fuck you Goethe, fuck you Goethe, fuck 13. you Goethe. Alles mit Elias Der bewegte Bauch. Mann, Bibi Blocksberg, Vicky, also das sind ja nicht die besten deutschen oder die Koryphäen der deutschen Filme. Das würde ich so nicht sagen, aber... Ich war so schockiert. Ich war wirklich schockiert. Also über dieses letzte, ihr müsst euch vorstellen, so wie so ein großes Plakat, also hinterleuchtet und dann hat man die besten, ich weiß nicht, wie sie das gezählt haben, wahrscheinlich wirklich die Kinokarten. Ja, wahrscheinlich, das ist ein normaler Einspieler. Erfolgreichsten deutschen Filme und du denkst dir, es ist schlimm. Ja. Ja, aber ich meine auch so. Was heißt schlimm? Also... Ich kann das auch nachvollziehen. Ich meine, den Großteil davon haben wir auch gesehen. Das war übrigens die Fortsetzung. Die gleiche Wand gab es ja noch sozusagen als nur mal chronologischen Ausstellung noch in den 70ern war. Und da hat es dann sowas wie Schulmädchenreport und Winnetou und Zeugs. Ne? Ja, das ist schon okay. Aber auch so Fragen dann auch, was ist mit Indie-Kino heute? Was hat das für Auswirkungen, dass plötzlich jeder irgendwie eine ganz coole Kamera in der Tasche hat oder so, ja? Ja. So, das sind so Fragen. Das findet nicht statt. Nee, das geht, aber es geht auch nicht. Also, wo soll das sein? Ja. Das geht nur in der Sonderausstellung. Ja. Und das muss man ihnen anrechnen. Das machen die. Ich glaube, jetzt haben sie irgendwas zum italienischen Film oder so, habe ich gesehen. Ja. Also, da passieren Sachen. Das Schöne ist, wir haben es schon gesagt, man hat einen Rundgang und es ist ein ziemlich straighter Weg durch diese Ausstellung durch und man kommt am Ende raus und hat das Gefühl, man hat wirklich eine gute Chronologie gehabt. Ja. Aber vielleicht, wenn man irgendwann mal Geld hat und diese Ausstellung neu baut, wäre meine bescheidene Empfehlung an dieser Stelle, dass man einfach das Ding, wie es ja so oft im Museum mittlerweile ist, dass man es irgendwie modulartig macht, dass man auch mal was rausschmeißen kann, was Neues reinbaut. Ist der Museumbug jetzt eigentlich auch so beratend tätig in Zukunft? Ach so, also man kann uns natürlich anfragen, wir werden ein Angebot schreiben. Nee, Quatsch, aber jetzt ohne Scheiß. Jetzt mal wieder ernst. Nee, wir sind ja auch offen für Diskussionen. Also ich meine, wir haben jetzt echt viel negativ gesagt, wo wir alle super viel Spaß hatten heute. Total. Coole Sachen gesehen haben. Dementsprechend freuen wir uns auch immer auf alle Kommentare und so weiter auf unserer Seite museumbug.net von den Häusern. Also super spannend. Oder wenn ihr selber totaler Fan von der deutschen Kinematik seid und sagt, das stimmt doch alles gar nicht, was ihr sagt. Und so, dann sind wir natürlich auch total gespannt auf eure Meinung. Aber es soll jetzt nicht so ein Ende, sind wir schon am Ende schon ein bisschen, ne? Eine Sache wollte ich noch sagen. Ich bin ein bisschen am Ende. Ich mache gleich nochmal einen neuen Gin Fizz, würde ich sagen. Ja. Das sowieso, aber was ich sagen wollte ist, ich bin noch dann am Ende so ein bisschen Also, okay, ich hatte auch Hunger, aber ich bin noch so ein bisschen nervös geworden, was diese ganzen Geräusche angeht. Also am Anfang konnte ich es noch gut ertragen. Es war ja immer Geräuschkulisse und immer auch sehr krasse Geräuschkulisse. Also echt? Hast du es so empfunden? Ich fand, das war irgendwie... Und am Ende dachte ich so, schaltet doch mal bitte alles ab. Ich kann nicht mehr. Ich fand, das war total gut austariert. Ja. Fandest du? Ja, irgendwie schon. Also dir ist es auf den Senkel gegangen. Vor was gestanden und dann schon voll das Geräusch von dem 5 Meter oder 10 Meter entfernten gehört. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, die haben sich schon da Gedanken drum gemacht, wie man jetzt welche Lautstärke nimmt, damit man jetzt nicht so total schon 1000 Meter vorher irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Du hast halt so zerstörte Ohren. Aber nee, ich muss sagen, mich hat das... mich hat das... Hallo? Mich hat das, ist hier jemand? Mich hat das immer als eher so interessiert. Also ich stand dann irgendwo und dann habe ich irgendwo ein Geräusch gehört und dachte, was ist das denn? Ich muss mal gucken gehen. Also es hat mich so ein bisschen weitergeleitet. Aber das hat dich neugierig gemacht. Ich bin aber auch sehr leicht zu beeinflussen, muss man sagen. Wir sind wir alle. Ja, genau. Genau. Warte mal. Ich schieb's jetzt auf meinen Hunger. Ja. Was wissen wir noch über das Museum? Also es gibt eine Menge Sonderausstellungen zu wirklich auch so Nischenthemen und da machen sie richtig, wirklich, richtig viel. Ja, hol mal gerade einen Flyer raus. Also und es gibt Workshops, ja auch Filmbildung, also richtig coole Sachen. Seinen eigenen Trickfilm kann man machen, Smart Movies, kreatives Arbeiten mit Handy und Co., Ideologie und Manipulation im Unterhaltungsfilm, Drehbuch, Storyboard und filmische Umsetzung. Cool. Lest doch mal die ganzen Flyer. Das ist die Sektion, Martha liest die Flyer, szenische Lesung. Genau. Aber also, die machen auch viel zum, überraschend viel zum Thema Barrierefreiheit, wenn ich das mal irgendwo gehört habe. Das steht da nicht, aber das war aus meinen, aus meinen privaten Kanälen habe ich das. Matthias private Kanäle. Genau, Matthias das macht dann mal so eine inklusive Führung durch die deutsche Kinematik. Ich biete euch das auch alles an. Wir sind auf du und du mit der deutschen Kinematik. Das ist überhaupt kein Problem. Aber davon, also vielleicht jetzt ein bisschen zum Fazit. So, ja, wir müssen mal ein bisschen zum Fazit drüber. Also mein persönliches Fazit ist, ich war überrascht, wie viel dann doch tatsächlich da ist. Ich war schon vorher einmal da, das muss ich jetzt hier mal sagen. Also, du warst schon überall. Ich habe schon alles gesehen und bin auch schwer zu überraschen. Aber es ist tatsächlich ist total schön, man geht da so durch, man kann sich so, man wird auch so ein bisschen durchgesogen, weil es wirklich so ein Schlauch ist, der sich da so durchzieht. Hm. Oh, ich wollte gerade sagen, ihr wisst, ich stehe auf Schläuche, das ist irgendwie Quatsch, aber davon abgesehen, nee, das hat irgendwie Spaß gemacht und ich habe Marlene Dietrich kennen und lieben gelernt, sagt man so, was? Der Jim Fiss spricht aus mir. Nee, das hat, mir hat das sehr viel Spaß gemacht tatsächlich und was Jörg vorhin schon angesprochen hat, diese kleinen Einblicke, die man hier und da bekommt, wenn man so einen Brief irgendwie liest und auch merkt, wie die Stars und Sternchen ihrer Zeit sich alle so untereinander auch kannten und sich gegenseitig Sachen geschickt haben, das ist wirklich faszinierend. Und ich finde, für so einen Start ist das wirklich eine feine Sache, wenn man sich mit dem Thema Film ein bisschen beschäftigen will. Ja. Mein Fazit ist eigentlich genauso wie deins. Nein, doch, ja, eigentlich auch so ähnlich. Also ich finde... Genau, ich bin da auch rausgekommen und dachte mir, das ist so, da ist man mal so einmal so gut durchgeführt worden. Man hat irgendwie so ein paar auch wichtige, sagen wir mal, man hat so ein bisschen so eine Ahnung davon bekommen, wie sich das geschichtlich entwickelt hat. Ich fand, man hatte auch irgendwie echte beeindruckende Objekte zum Teil. Marlene Dietrich war natürlich ein bisschen zu Fille, sag ich mal. Und ich habe mich ein paar Mal in der Ausstellung verliebt. In so, also gerade ganz am Anfang, diese Fotos von diesen. 5 Minuten. Verliebt sich ein Irak in der deutschen Kinematik. Nee, wirklich, so ganz in der Anfangszeit dieses Films mit diese Fotografien von diesen ersten Filmdiven, die dann so ganz dunkel geschminkt waren und so darke Charaktere, fand ich extrem, egal. Auf jeden Fall, hat mir der Aufenthalt dort auch total Spaß gemacht. Ich würde es auch weiterempfehlen, jemand, der nach Berlin kommt und nicht weiß, was er bei Regenwetter tun soll, der kann auch echt mal ruhig ins Filmmuseum gehen. Auch bei Sonnenschein. Ja. Nee, also ich fand es auch super kurzweilig. Ich habe echt gedacht, wieso. Kurzweilig ist das richtige Wort. Ja, war wirklich super kurzweilig, weil es war ständig was Neues. Es war immer wieder, sobald man um die nächste Ecke bog, hat man schon wieder ein anderes Thema gehabt. Ich fand Marlene Dietrich überhaupt nicht so viel. Weil da war es endlich mal so, die Koffer von ihr, das Schminkset von ihr, die Klamotten von ihr. Ja, weil da war endlich mal sowas zum auch nur in Gedanken anfassen dabei. Tasse. Wow. Und ist das so. Ja. Und ja, ich fand es kurzweilig, ich fand es total interessant. Ich habe mir ständig Stichpunkte gemacht, welchen Film ich jetzt noch gucken muss. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wochenlang Filme nachgucken. Ich bin über so einen Blog rumgelaufen. Und ich kann es sehr empfehlen, auch für welche, die jetzt die Filmgeschichte nicht so interessiert, aber es ist einfach super kurzweilig, auch weil man da einfach immer ein Objekt hat, was einen total interessiert und anzieht. Genau. Nö, mein Fazit ist eigentlich super gut. Ich habe zwar immer noch kein Dino gesehen, aber das... Doch, ich habe einen Film gesehen, wo ein Dino drin vorkam. Ach, okay. Also, es war ein Drache. Aber das zählt. Aber das zählt. Ja. Genau. Ja. Aber das zählt vielleicht das auch zählt unter Dinosaurier. Ja. Von daher... Daumen hoch. Ja. Daumen hoch. Also würde ich sagen, das war wieder eine fantastische Folge. Ich lobe uns gerade ein bisschen selbst. Das ist Museumbug. Ja. Ihr solltet uns auf jeden Fall ganz dringend schreiben auf museumbug.net und bewerten mit 1000 flauschigen Sternchen bei iTunes und auch folgen auf Spotify oder bei Twitter als Museumbugcast. Genau, ich würde sagen, mein Name ist Matthias. Ich heiße Jörg. Ich bin Martha. Und wir waren der Museumbug, der einzige Museumspodcast, den ihr gedanklich anfassen könnt. Ciao. Tschüss. Mach's gut.